nicht raus. Raus aus meiner Haut. Und seh mich danach, mal ein anderer Mensch zu sein. Manchmal bin ich weg, weg von meinem Fleck, wo die Alltäglichkeit allen Höhenflug verdrängt. Ab und zu will das jeder mal, da ist man schlapp, wird sich selber zur Qual. Man will sich häuten wie die Schlange ein paar Mal im Jahr. Da will das jeder mal. Raus aus meiner Haut. Raus aus meiner Haut. Raus aus meiner Haut. So in ein neues Leben. Raus aus meiner Haut. Raus aus meiner Haut. Raus aus meiner Haut. So mal ganz anderes Leben. Manches Wort, das ich später nicht mehr will. Manchmal lebt sich schwer mit dem eigenen Ich. Und erst Jahre später, da begreift man sich. Ab und zu will das jeder mal. Da ist man schlapp, wird sich selber zur Qual. Man will sich häuten wie die Schlange ein paar Mal.